schau dich doch um, es geht dir gut, es geht dir gut. Siehst nicht so ein Gesicht, du siehst, du weißt, das Licht steht dir so ein nicht gut Gesicht, du weißt, der Staub um dich herum steht dir von dir nicht hin mit gut, bist du befreit. Lass ab den Staub um dich herum, eine super Farbe und ist allen gezeigt. Von den Nachbarn der Ecke bist du befreit. Nimmst du einfach an die Hand, hat's nicht gleich kapiert. Stand nur im Rücken zu einer Wand, super fuck. Das, was du bewegst, ist unendlich und ist allen gezeigt. Den Nachbar an der Ecke nimmst du einfach an die Hand, hat's nicht gleich kapiert, stand nur im Rücken zur Wand. Das, was du bewegst, ist unendlich viel. Durch dein Lachen eine Art, die mir von Anfang an gefiel. Lebe heulich viel. Durch dein Lachen eine Art, die mir von Anfang an gefiel. Und lass dir nicht sagen, wie schlecht es dir geht seit vielen Jahren. Lach doch wieder, keiner kann dir einreden. Du wirst alles verlieren in deinem Leben. Wenn es so wäre, auch ohne Ruhm und Geld, hättest du doch mehr, nämlich das Leben auf dieser Welt. Vor kurzem zugegeben, sicherlich nicht gerade viel. Jetzt aber spürt man ein völlig neues Wertgefühl. Die Chaoten sind von dir brutal zu richten. Die ohne Skrupel Menschen leben und Milliarden vernichten. Ich hoffe, du bist der Mensch, der es schafft, der Wärme für Milliarden Menschen entfacht. Lebe heute und lass dir nichts sagen, wie schlecht es dir geht seit vielen Jahren. Lebe heute. Doch wieder, keine kann dir einreden. Und lass dir nicht sagen, wie schlecht es dir geht seit vielen Jahren. Lach doch wieder, keine kann dir einreden. Du wirst alles verlieren in deinem Leben. Selbst wenn es so wäre, auch ist alles. Das Leben auf dieser Welt.